hier ein Appell. Ihr Name war Annabelle, sie kellnerte im Keller. Dieser Angestellte ballerte mit Tinte auf dem Füller. Ich benahm mich wie ein Schulkind, rede davon, dass wir jetzt auf Tour sind. Ich rede und rede, sie hört nur halb hin. Oh, schon halb fünf, mein Uhrzeigersinn wurde verstimmt. Ob ich Kleingeld find, bis die Kasse stimmt, sie grinst und verschüttet meinen Drink auf der Bar. Ich nehme diesen Drink mit dem Soundpaar kaum wahr. Wir würden doch ein Traumpaar sein, sie ruft die Polizei. Sie schleppen mich in Ketten in die Bullenwanne rein. Ob ich die Schuld eingestehen will oder auf der Wache übernachten. Das Ebenbild von Annabelle im Rückspiegel lacht nur. Diese Nacht im Knast werde ich nie vergessen, denn zu meinem Schuldenberg gesellen sich noch wieder Schmerzen. Annabelle hat einen Tag Schaden. Wenn du nicht lehrst, will sie dich verklagen. Annabelle macht dich nur mit Schaden. Mach nicht den Fehler, sie anzugraben. Annabelle hat einen Tag Schaden. Wenn du nicht lehrst, will sie dich verklagen. Annabelle macht dich nur mit Schaden. Im Park, ich war scharf auf ihr Kleid. Klar, dass sie mit diesen Schuhen im Gitter hängen bleibt. Ich geh gerade auf sie zu, doch weil es wie Gewitter scheint, rette ich mich in Windeseile unter diesem Brückenteil. Der Regen setzt ein, sie kann sich nicht befreien, ist allein, doch der Donner hämmert lauter als ihr Schrei. Lauter Männer würden gerne helfen, doch keiner ist Jurist. Auch mit Geld wird man von der Klageflut erdrückt. Ich wage mich vor, was hab ich vor? Ich komme näher, bis an ihr Ohr, wie ein Bär in der Falle. Er ist schwer, dieser Gullideckel. Annabelle beschwert sich, weil ich ihren Bulli zerfetzt. Ihr entsetztes Gesicht kapiert es jetzt, was ich probiere. Die letzten vier Fetzen ihrer Kleidung werden durch den Platzregen weich. Und so hab ich mein Ziel erreicht. Annabelle hat einen Dachschaden. Wenn du dich näherst, wird sie dich verklagen. Annabelle macht nicht nur mich Schaden. Mach nicht den Fehler, sie anzugraben. Annabelle. Yeah, SB. 2-7. Tell the business.